Okay, jetzt ist es Zeit, sich wieder um die Inhalte zu kümmern. Es geht darum, Argumente zu sammeln und zu bewerten. Je mehr Argumente Sie für Ihre Verhandlung haben, desto besser für Sie. Das bedeutet nicht, und das ist wichtig, dass Sie alle Argumente, die Sie haben, in der Verhandlung auch nutzen sollen oder müssen. Stellen Sie sich in die Schuhe Ihres Verhandlungspartners, um Ihre Argumente zu finden und zu testen. Stellen Sie sich selbst unbequeme Fragen. Wenn Sie zum Beispiel Dienstleistungen anbieten, dann stellen Sie sich selbst aus der Sicht des potenziellen Kunden folgende Fragen. Was können Sie besonders gut? Welche erfolgreichen Projekte sprechen für Sie? Was können nur Sie? Was unterscheidet Sie von Kollegen? Warum ist Ihr Preis oder Honorar gerechtfertigt? Warum können Sie Ihr Honorar nicht einfach senken? Wann geben Sie Mengenrabatte? Wie gehen Sie mit kurzfristigen Änderungen um? Und warum gerade Sie? Schreiben Sie Ihre Antworten auf. Zunächst in Stichworten. Was sind Ihre starken Argumente? Was ist ein eher schwaches Argument? Machen Sie sich eine Liste, in der Sie Ihre Argumente anhand einer Skala bewerten. Machen Sie sich eine Bewertungstabelle von 1 schwaches Argument bis 10 bestes Argument. Jetzt werden Sie aktiv. Machen Sie das gleich jetzt für Ihre Leistung, für Ihre nächste Verhandlung. Sammeln Sie Ihre Argumente, überlegen Sie sich Fragen, die Ihnen in der Verhandlung gestellt werden können und schreiben Sie in kurzen Stichworten auf, worum es geht. Und dann bewerten Sie. Okay, Sie haben Ihre Tabelle, Sie haben Ihre Liste. Jetzt gehen Sie daran und formulieren Ihre Argumente in ganzen Sätzen. Finden Sie heraus, wie Ihr Argument am besten verpackt wird. Da ist sie wieder, die Verpackung. Wenn ich mir US-Filme im Original anschaue, bin ich immer wieder fasziniert von Gerichtsszenen und wie dort in Plädoyers die Argumente durchgekaut werden. In vielen Fällen werden Argumente dreimal vorgetragen. Einmal formuliert für den visuellen, dann für den auditiven und schließlich für den kinästhetischen, haptischen Typen. Das bedeutet, dass die Anwälte ihre Argumente so verpacken, dass sie eine Chance haben, jede Geschworene, jeden Geschworenen in ihrem bevorzugten Sinneskanal anzusprechen. In einer Verhandlung werden sie kaum die Chance haben, das für alle ihre Argumente zu tun, ohne dass es ihrem Gegenüber irgendwann auffällt. Finden Sie jedoch auf jeden Fall Formulierungen, die nicht nur Ihrer bevorzugten Sprache entsprechen, um darauf zurückzugreifen, wenn Ihr Verhandlungspartner eine völlig andere Sprache bevorzugt. Als Beispiel: Damit sehen Sie sofort bessere Ergebnisse. Das gibt sofort Resonanz und damit bessere Ergebnisse. Damit bekommen Sie sofort bessere Ergebnisse in die Hand. Ein Beispiel dazu finden Sie weiter hinten im Bonustrack unter der Überschrift mit allen Sinnen. Da kann man tatsächlich ein Geschäft verlieren, wenn die Sprache nicht stimmt. Warum? Genau, wir lieben diese Frage. Sie wird in dieser oder einer anderen Form jedoch sicher kommen, wenn Sie Ihre Argumente vorbringen. Also suchen Sie eine Antwort auf das Warum. Liefern Sie eine stimmige Begründung für Ihr Argument, Ihr Angebot oder Ihre Forderung. Jetzt werden Sie aktiv. Okay, Sie haben Ihre Argumente vorbereitet und aufgeschrieben. Um sie in der Verhandlung mit Überzeugung und ohne Zittern in der Stimme auszusprechen, ist es gut, das jetzt zu üben. Schalten Sie einfach die Videofunktion Ihres Mobiltelefons ein und sprechen Ihre Argumente in die Kamera. Das wiederholen Sie so lange, bis Sie sich selbst überzeugen. Gut, Sie haben Ihre Argumente und wissen, was Sie als erstes Angebot oder erste Forderung präsentieren wollen. Wenn es um den Preis geht, sollte das auf jeden Fall Ihr Optimum sein. Überlegen Sie sich auch hierfür eine Formulierung in mehreren Varianten. Üben Sie auch diese so lange, bis Sie sie ohne Zittern in der Stimme und mit überzeugender Körpersprache aussprechen können. Zum Wesen einer Verhandlung gehört, dass beide Seiten auch Zugeständnisse machen. Nehmen Sie sich die Liste mit den Verhandlungspunkten, die Sie vorher definiert haben. Bewerten Sie alle Verhandlungspunkte. Wie wichtig ist dieser Punkt? Was kostet ein Zugeständnis bei diesem Punkt? Überlegen Sie, welche Zugeständnisse Sie wofür einsetzen werden und was Sie als Gegenleistung haben wollen. Machen Sie niemals eine Konzession ohne Gegenleistung. Eine alles inklusive Standardbedingung in Politik ist übrigens, wenn es um Konzessionen in Verhandlungen geht, ziemlich hinderlich. Sie brauchen, um ihren Verhandlungsspielraum zu vergrößern, möglichst viele Bausteine. Für künftige Verhandlungen sollten Sie sich daher frühzeitig von einer alles inklusive Politik verabschieden. Machen Sie sich klar, welche Verhandlungspunkte Ihnen besonders wichtig sind. Geben Sie niemals etwas ohne Gegenleistung weg. Wenn Sie damit einmal anfangen, wird Ihr Verhandlungspartner immer mehr Zugeständnisse einfordern. Und achten Sie dabei auf die richtige Formulierung. Wenn Sie, dann ich. Andersherum wirkt es schwächer und Sie verschenken möglicherweise eine Konzession. Also denken Sie daran, Sie formulieren, ich gebe Ihnen 10%, wenn, was auch immer, dann sind die 10% im Raum und weg. Wenn Sie mir als Referenz dienen, dann kann ich darüber nachdenken, den Preis zu senken. Visualisieren wie ein Weltmeister. Machen Sie es wie die Sportler. Sie haben sicherlich schon Skifahrer, Rodler, Hochspringer gesehen, die mit geschlossenen Augen am Start stehen und offensichtlich den kompletten Wettkampf oder ihren nächsten Versuch durchleben. Spitzensportler sind in der Lage, ihren Bewegungsablauf auf die Hundertstelsekunde genau zu visualisieren. Das heißt, sie erleben ihre Bewegungen in Echtzeit und stimmen damit über eine neuronale Stimulierung ihren gesamten Körper auf den Wettkampf ein. Die wissenschaftliche Erklärung, warum das funktioniert, ist übrigens die gleiche wie beim Rapport und Sie finden diese auch im Anhang am Ende des Audioseminars. Gut, diese Technik muss man jetzt nur etwas abwandeln, um damit den Verhandlungserfolg zu verbessern. Um Sie darauf einzustimmen, ein kleiner Erfahrungsbericht. Ein Finanzdienstleister musste den Jahreskontrakt mit einem seiner Geschäftspartner neu verhandeln. Er setzte diese Technik des Vorherprotokolls ein und erreichte einen Abschluss, der ihm 93.000 Euro mehr Umsatz und in dem Fall auch Ertrag brachte. Er musste nichts zusätzlich tun, er hatte einfach bessere Preise ausgehandelt. Machen Sie Folgendes vor Ihrer nächsten Verhandlung und wenn Sie sich gut vorbereitet haben. Springen Sie gedanklich an das Ende der Verhandlung und schreiben Sie ein Protokoll. Tun Sie so, als ob die Verhandlung bereits abgeschlossen ist und gehen Sie in Gedanken den kompletten Ablauf durch. Stellen Sie sich vor, wie Sie in den Raum kommen, wie Sie sich dabei fühlen, was Sie sehen und hören. Gehen Sie dynamisch oder zögerlich? Begrüßen Sie Ihre Verhandlungspartner und beginnen Sie mit der Unterredung. Wie ist die Beziehung? Wie kommen Ihre Argumente an? Fehlen Ihnen Argumente? Welche Argumente kommen von der Gegenseite? Wie ist die Stimmung? Haben Sie etwas übersehen in Ihrer Vorbereitung? Mussten Sie viele Zugeständnisse machen und welche? Wie sieht der Abschluss aus? Verabschieden Sie sich. Und jetzt gehen Sie in Gedanken aus dem Raum und schreiben Sie Ihr Protokoll. Sie werden bei diesem Vorherprotokoll erkennen, wo Sie gut gerüstet sind und wo es noch Ungereimtheiten in Ihrer Strategie und Ihrer Argumentation gibt. Und Sie können nachjustieren. Probieren Sie es doch gleich bei der nächsten Verhandlung aus. Je mehr Sie üben, desto besser wird es funktionieren. Okay, Sie sind jetzt für die nächste Verhandlung bestens vorbereitet und wir können dieses Kapitel gleich beenden. Bevor wir das tun, jedoch noch ein Hinweis. Es ist ja mittlerweile ein geflügeltes Wort. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wenn es darum geht, dass Sie etwas verkaufen wollen, dann gilt es jedoch andersherum. Wer zu früh kommt, den bestraft der Kunde. Das falsche Timing kann Sie viel Geld kosten. Eine kleine Geschichte soll das illustrieren. Der Verkäufer eines Herstellers von Kopierern und Drucksystemen stand unter erheblichem Abschlussdruck. Er kam auf die Idee, bei den bestehenden Kunden zusätzliche Aufträge zu generieren. Dabei sprach er ein großes Anwaltsbüro an, das etliche Drucker und Kopierer geleast hatte. Die Restlaufzeit für die bestehenden Verträge war noch rund 9 Monate. Man war zufrieden mit den vorhandenen Geräten und sah keine Veranlassung, etwas zu ändern. Der Verkäufer blieb dran und kam in kurzen Abständen mit neuen, verbesserten Angeboten, die an der Einstellung des potenziellen Kunden nichts änderten. Zum Schluss legte er ein Angebot auf den Tisch, das zu gut war, um es abzulehnen. Nur um jetzt einen Abschluss zu bekommen, versorgte er den Kunden mit Neugeräten, mit verbesserter Technik, löste die Altverträge ab, erhöhte das Druck- und Kopiervolumen, legte noch Theaterkarten drauf und das alles für die gleiche Monatsrate wie zuvor. Und auch wenn Sie um eine Gehaltserhöhung verhandeln wollen, ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu finden und zu nutzen. Wenn gerade eine allgemeine Erhöhungsrunde war, ist der Zug mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal abgefahren. Wenn Sie gerade ein wichtiges Projekt zum Abschluss gebracht haben, ist möglicherweise genau der richtige Zeitpunkt. Fassen wir zusammen. In diesem Abschnitt über die Spielzüge planen haben wir das Team aufgestellt und eingekleidet. Die Rollen wurden verteilt und die Argumente zusammengetragen und formuliert. Sie haben gelernt, wie ein Spitzensportler zu visualisieren und den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Und eine kleine Zusammenfassung des gesamten Kapitels Vorbereitung. Die Vorbereitung ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Erfolgsfaktor für Ihre Verhandlungen. Fehlerquellen in der Vorbereitung, die immer wieder einen besseren Abschluss verhindern, sind: erstens, es gibt kein klares Ziel. Zweitens, es wurden zu wenig Informationen gesammelt und bewertet. Drittens, der Verhandlungsführer hat ein zu strenges Mandat. Viertens, der Zeitdruck ist zu groß. Fünftens, es herrscht Unklarheit über den Verhandlungsgegenstand. Sechstens, es wurden keine Ausstiegspunkte, Stoppschild, definiert. Siebtens, das Team ist nicht richtig aufgestellt. Achtens, die Konzessionen sind nicht oder schlecht geplant. Und neuntens, das Timing stimmt nicht. Machen wir nochmal einen Quick-Check. Sie haben sich jetzt optimal vorbereitet und könnten gleich in die Verhandlung starten. Machen Sie kurz vorher noch einen schnellen Check, ob alles stimmt. Erstens, sind alle Unterlagen vorhanden und griffbereit? Sich noch einmal zu vergewissern, gibt Ihnen Ruhe. Zweitens, ist mit der Kleidung alles in Ordnung? Drittens, machen Sie einige Stimmübungen. Machen Sie einfach oder I-O-U, um Ihre Stimmbänder zu lockern und im wahrsten Sinne des Wortes in Stimmung zu bringen. Viertens, gehen Sie nochmal vor den Spiegel und sagen Sie sich: Ich bin ein guter Verhandler. Du bist ein guter Verhandler. Überzeugen Sie sich davon. Fünftens, visualisieren Sie Ihr Ziel und Ihre Belohnung noch einmal. Sechstens, sprechen Sie Ihr Angebot oder Ihre Forderung noch einmal laut aus. Und siebtens, atmen Sie entspannt und tief ein und aus.